Hey, geh mir doch weg. Ich meine, da sollte man doch nicht für möglich halten, dass man es hier mit denkenden Menschen, ne? Sollte man benehmen sich doch wie Kinder. Ist doch wahr. Aber ich meine, es kommt, es ist noch nicht aller Tage Abend, nicht? Und es gibt für manch einen, der heute glaubt, nicht wahr, dass er so schön, dass er da, ne, dass er sich auf den hohen Pferde glaubt, der wird eines Tages kommt das Erwachen, ne? Und das wird für manch einen, der wird sich aber ganz schön umgucken, wird vielleicht noch der Moment kommen, wo er sagt, ja, hätte ich damals, hätte ich doch auf deine Worte gehört, ne? Hätte ich mir das doch überlegt, ne? Aber ich meine, hier, Norbert, ich nehme dich als Zeuge. Du weißt, wie ich damals bei der Delegiertenkonferenz, da habe ich schon das Wort ergriffen, ich war und habe gesagt, Kollegen, ich glaube, dass wir hier auf einen ganz gefährlichen Holzwege, nicht wahr, dass wir sehen müssen, dass wir erstmal überhaupt den Antrag gestellt kriegen. Nicht ohne dem ist doch, legen wir doch schief. Na, da kommen die uns, die anderen kommen doch uns zuvor und sind doch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist doch nun mal ganz klar, ne? Aber ich meine, ich habe warnend immer wieder, nicht? Ich habe auch den Oscar damals, wie wir den Karl-Heinz Stratmann beerdigten, nicht? Da gingen wir am Friedhof, gingen wir im selben Glied. Da habe ich zum Oscar gesagt, ich sage, Oscar, glaube mir, wenn wir jetzt nicht uns ranhalten und sehen, dass wir für unsere Kollegen auch die Interessen mal, dass wir da, nicht wahr? Dann sage ich, ist zu spät. Dann kommen die anderen uns doch und schnappen uns das Beste vor der Nase weg. Ja, nur ihr kennt, ihr wisst, Oscar, ne? Der glaubt, dass ohne ihm überhaupt nicht, dass er der einzige Mensch wäre, der solche Sachen überhaupt, nicht wahr, dass er doch auch und alles immer allein machen will und keinen anderen der Nase reinhalten lassen will. Ich hatte doch Angst, dass ihm einer vielleicht irgendwie mal an seinem Posten rütteln könnte, nicht? Aber ich meine, der Mann wird, der wird eines Tages auch, wird er den Kollegen Rechenschaft ablegen müssen, denn er soll nicht glauben, dass sie alle so dörsig sind und ihm da gewähren lassen, nicht? Denn eines Tages, da kommt das böse Erwachen und dann wird er wird zur Rechenschaft gezogen und dann wird es heißen, bitteschön, hier, wie war das denn? Warum habt ihr denn nicht den Antrag gestellt, nicht? Wie es immer wieder die warnende Stimmen gesagt haben, nicht? Aber nein, sagten sie damals, ach, das hat ja Zeit und wir werden das schon sicher, wir werden das bei Gelegenheit machen. Ich sag nicht bei Gelegenheit, ich sag jetzt. Ist es, denn wir haben doch sonst den Termin verstrichen, ne? Naja, ich habe wenigstens eins. Ich habe das gute Gewissen, dass ich für meine Person, ne, ich habe ja damals auch in Bad Meinberg, nicht? Ich hatte mich zum Wort gemeldet und habe gesagt, bitteschön, ich möchte hier jetzt endlich mal die Sache klar reden, ne? Und da hieß ja nur, also das ist ja nun keine Tagesordnung. Ich sag, wieso? Ich sag, ich habe doch den Punkt angemeldet und der Schriftführer musste doch bestätigen, ne? Und da sag, ja nur, wir kommen mit der Zeit, kommen wir nicht aus. Ich sage, dann nehmen wir die Zeit. Ich sag, das ist eine Resolution gefasst und wenn wir morgen den ganzen Vormittag noch dran sitzen, ich sag, aber wir müssen doch endlich mal hier die Klarheit haben. Ja, nur ihr wisst, da sind dann gewisse Herrschaften, nicht wahr, die dann glauben, dass vielleicht auch an ihren Throne mal gerüttelt werden könnte. Ne? Und ja, sagten sie, sicher, ist ja schön und gut, aber wir glauben doch, dass das auch auf anderem Wege, nicht wahr, durch vorher nochmal Kontaktaufnahme gelöst werden. Ich sage, Kontaktaufnahme, sage ich, haben wir so viel, haben wir noch und noch versucht. Ich sage, jetzt sprechen hier die Paragraphen. Und wenn wir den Antrag gestellt haben, geht die Sache ihrem Weg und geht vor die Ausschüsse. Und dann müssen die ja, nicht wahr, dann müssen wir ja einen Bescheid kriegen. Dann ist die Sache am Laufen, ne? Aber nein, ja, ist gut. Schön, die Herrschaften. Die wissen halt besser, sollen sie. Sollen sie aber auch sehen, wo sie den Karren hinfahren und wo sie dann eines Tages den Kollegen verantworten müssen. Und sagen, bitteschön, was ist denn, weswegen stehen wir hier schlechter als andere Landesverbände? Ne? Dann werde ich aber sagen, hier, also, dann wollen wir die Namen nennen und wollen hier, das soll der Farbe bekennen, der es da im Interesse der Kollegen vermasselt hat. Oder die Kollegen da, nicht wahr, dass ja schließlich diejenigen sind, die es hinterher ausbaden müssen und die Vorteile nicht bekommen, was andere schon seit Monaten teilweise, seit letzten Sommer sind die anderen doch schon zugange, ne? Und wir hinken immer noch hinterher und das ist doch nur dieses Versäumnis. Denn jetzt, ob wir jetzt überhaupt noch zum Zuge kommen, ist überhaupt die ganz große Frage, nicht? Es kann nämlich sein, dass es heißt, bitte, der Termin, nicht wahr, leider, hier, haben Sie nicht gewusst, da, dass da eine Frist abgelaufen ist. Ja, das tut uns leid, wird es dann heißen, nicht wahr? Und was haben wir denn dann? Dann gucken wir in die Röhre und können sehen, dass wir 3 Jahre warten, bis wir mal wieder da die Möglichkeit überhaupt haben, einen Antrag zu stellen. Nee, aber ich meine, ich habe auch in Bad Meinberg, ich habe gesagt, Kollegen, es mag vielleicht sein, dass der eine oder andere glaubt, ich bin nur hier so ein Querelant und will hier vielleicht, dass ich gegen Hauptvorstand was ausrichten will. Ich sage, diese Dinge, sag ich, diese Eierschalen habe ich nicht mehr hinter die Ohren. Ich sag, sondern ich will das Interesse der Kollegen und sonst überhaupt nichts, denn die haben mich gewählt und bin ich für verantwortlich. Sonst müsste ich mich ja schämen, wenn ich hier, dann kann ich ja gleich in den Sack hauen und sagen, hier, macht euer Kram allein. Ne? Ja, sagten sie dann, gut, ist ja wunderbar und wir erkennen das auch an. Ich sag, ob ihr das anerkennt, sag ich so, mir egal. Ich sag, ich will hier, dass die Beschlüsse gefasst werden und dass endlich wir weiterkommen und dass wir die Kollegen in den Genuss setzen, was andere schon bald jahrelang haben. Ja, nun, dann hieß es eben, gut, wir wollen das, wollen protokollieren und du kennst ja auch den Oscar, der steh ist dann schön, ich so ganz weich dazwischendurch, sagt er, ja, wollen wir auch mal sehen. Ich sag, du bist verantwortlich, sag ich. Und ich werde dann vom Leder ziehen und keine, nicht wahr, ich werde dann nie die Herrschaften beim Namen nennen. Ne? Ach, geh mir doch weg, gerade der Oscar, nicht meine. Sicher, er hat seine Verdienste, aber er hat auch manche Sache, nicht wahr, die ist versiebt und wenn einer fragt, wer, dann bitteschön. Da hat der Oscar so viel Dreck am Stecken, nicht? Und ich meine, das ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Das ist ein altes Wort. Und es wird bestimmt so weit kommen, dass die Untersuchung geführt wird. Und es heißt, hier, wo sind die ganzen Sachen? Wer ist der Schuldige? Ne? Und dann wird er, ja, dann wird er sich wieder hinter alle Leute verkriechen. Ich meine, ich kenne Oscar lang genug. Braucht mir keiner was drüber zu sagen. Meine, ist er ein ganz guten Kerl, aber der ist auch ganz schön so stickum hinten her, wie der rührt ganz schön im trüben Fisch, der Mann. Das habe ich noch auch gesagt. Ich habe gesagt, du bist der feine Mensch, den du da immer so vorkehrst. Das bist du für mich schon lange nicht. Ich sage, da musst du nämlich mal erst hier sehen, dass du das, was du deine Kollegen versprochen hast, auch einhältst. Ich sage, dann kannst du, können wir uns da widersprechen. Ne? Naja, also ich werde jedenfalls kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Ich werde mir auch nicht das Wort verbieten lassen, sondern ich werde darauf bestehen, dass die Sache jetzt endgültig mal, dass wir da Klarheit gewinnen. Und ich meine, ich weiß, ich habe mir heute wieder jetzt, ne, ich kann nun mal nicht anders, ich habe mir wieder ganz schön hier Feinde gemacht. Ich weiß auch, dass manch einer ist, der vielleicht denkt, dass er einen bequemeren zweiten Vorsitzenden lieber hätte, aber ich bin schließlich weiß, dass die Kollegen mich gewählt haben und dann tue ich die Sache auch und will das Vertrauen hier, nicht wahr? Das bin ich schließlich den Leuten schuldig, die mich da delegiert haben. Ich weiß, ich habe mir Feinde gemacht, aber das soll mir egal sein. Jedenfalls, die Dinge, die mussten heute mal endlich ganz klar ausgesprochen werden, dass jetzt jeder, nicht wahr, dass jetzt endlich mal darüber Klarheit herrscht. Gott sei Dank, dass jetzt soweit ist.